Aufbruch. Ich sage ihm, er soll mein Pferd aus dem Stall holen. Der Diener versteht mich nicht. Ich gehe selbst in den Stall und steige auf mein Pferd. In der Ferne höre ich eine Trompete. Ich frage den Diener, was das ist. Er weiß es nicht und hat auch nichts gehört. Am Tor hält er mich an und fragt: Wohin reitet der Herr? Ich weiß es nicht, sage ich. Nur weg von hier, nur weg von hier, immer nur weg von hier. Nur so komme ich an mein Ziel. Du kennst also dein Ziel? Fragt er. Ja, antworte ich. Ich sagte es doch, weg von hier. Das ist mein Ziel.